Unvereinbarkeit von Ort und Tag in den mittelalterlichen Urkunden. Wenn wir hören, dass zum Beispiel Konrad II. Je eine Urkunde ausstellen hat lassen, erstens am 16.01.1032 in Paderborn und zweitens und drittens am 18.01.1032 eine in Fritzlar und eine in Hilvardshausen, so kann etwas nicht stimmen. Denn die Entfernung Hilvardshausen-Fritzlar beträgt 50 Kilometer, die Entfernung Paderborn-Fritzlar 120 Kilometer. Konrad konnte also unmöglich am 16. in Paderborn und dann am 18. in Fritzlar und Hilvardshausen weilen. Immer wieder stieß man bei der kritischen Durchprüfung der Urkundenmasse der Kaiser und Könige auf Widersprüche zwischen dem bekannten Itinerar des Herrschers und den Daten seiner Urkunden. Man fand, dass in vielen Urkunden die Datierung Orte nennt, an denen ein Herrscher zu der angegebenen Zeit nicht oder überhaupt niemals geweilt hat. Das musste befremden, und in der Tat haben auch namhafte Diplomatiker wie Stumpf solche Urkunden, die im Übrigen unanfechtbar sind, kurzweg als Fälschungen erklärt. Gegen dies Verdikt trat besonders Julius Ficker, gestorben 1902, auf. Er glaubte, die Echtheit der in Frage stehenden Urkunden retten zu können, indem er folgende Lösung des Rätsels der Datierung gab. Ausgehend von der Tatsache, dass die Datierung mittelalterlicher Urkunden eingeleitet wird, entweder durch Datum est, also gegeben, ausgefertigt, oder durch Actum est, also verhandelt, unterscheidet Ficker zwei Auffassungsmöglichkeiten der jeweiligen Datumsangabe in Urkunden. Das Datum eines Diploms kann besagen, erstens, an diesem Tage und an diesem Orte ist über ein Rechtsgeschäft diese Urkunde ausgefertigt worden. Zweitens, an diesem Tage und an diesem Orte hat die in dieser Urkunde niedergelegte Rechtshandlung stattgefunden. Im ersten Falle bezieht sich also die Datumsangabe auf die Anfertigung der Urkunde, im zweiten Falle auf die Rechtshandlung. In der Regel, so argumentiert Ficker weiter, ist die Urkunde noch an demselben Tage oder doch kurz danach am selben Orte, an dem die Rechtshandlung stattfand, geschrieben worden. Es fallen also Rechtshandlung und Beurkundung zusammen, gleich einheitliche Datierung. Es konnte aber auch geschehen, dass nach einem Rechtsgeschäft aus verschiedenen Gründen eine diesbezügliche Urkunde nicht sofort und nicht mehr am Orte der Verhandlung ausgefertigt werden konnte, weil der Herrscher seine Reise fortsetzen musste. Und da blieb dann dem Kanzleibeamten nichts übrig, als die Urkunde nach Tagen, Wochen oder Monaten, wenn der Kaiser längst an einem anderen Platze weilte, fertigzustellen. In solchem Falle fällt also Rechtshandlung und Beurkundung auseinander, gleich nicht einheitliche Datierung. Wenn auch einheitliche Datierung die Regel ist, schloss Ficker, so sind doch auch nicht einheitliche Datierungen anzunehmen und die scheinbaren Widersprüche der Datumsangaben in Urkunden mit dem Itinerar des betreffenden Herrschers erklären sich dadurch, dass die Urkunden nicht mehr am Verhandlungstage oder Verhandlungsorte ausgefertigt werden konnte. Die diplomatische Forschung hat den Lösungsversuch Fickers als gelungen und sehr willkommen hingenommen, hatte man doch die Befriedigung, zahlreiche Kaiser- und Königsurkunden, an denen nur wegen anscheinender Widersprüche hinsichtlich der Daten etwas auszusetzen war, nunmehr wieder als echt einreihen zu dürfen. Ficker zollte man das Lob, erst die rechte Klarheit über das Wesen der mittelalterlichen Urkunde geschaffen zu haben, indem er sie nicht als ein fertiges, sondern als ein werdendes auffasste, indem er ihren Werdegang erforschte. Sieht man aber der Sache genauer auf den Grund, so ist zwar an der formalen Beweisführung nichts zu bemängeln, desto mehr jedoch an dem Ergebnisse Fickers. Ich werde zeigen, dass die Fickersche Hypothese der Nicht-Einheitlichkeit der Datierung untauglich ist, die auffallenden Widersprüche zwischen Datumsangaben in Diplomen und dem wirklichen Itinerar eines Herrschers befriedigend zu erklären. Wenn Ficker zwischen Handlung und Beurkundung, Aktum und Datum unterscheidet, so ist solche Scheidung zwar an sich einwandfrei, Irgendwelche praktische Bedeutung kommt ihr aber nicht zu. Ficker selbst hat schon zugeben müssen, dass Aktum in der Datierung keineswegs immer auf die Handlung geht, wie auch Datum nicht immer Beurkundung oder Aushändigung der Urkunde bedeutet, sondern dass der eine Ausdruck in der Bedeutung oft an die Stelle des anderen tritt. Heute besteht denn auch kein Zweifel, dass beide Ausdrücke im Allgemeinen ganz willkürlich gehandhabt sind, wobei eine Kanzlei eine Vorliebe für Aktum, eine andere für Datum bekundete. Die Mehrzahl der deutschen Königs- und Kaiserurkunden ist einheitlich datiert, das heißt, sowohl bei Datumseinleitungen mit Aktum als auch mit Datum hat man in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle einen und denselben Zeitpunkt im Auge. Stößt man nun auf Widersprüche zwischen den Daten einer Urkunde und dem wirklichen Itinera des betreffenden Königs, so ist nach Ficker die einfache Lösung des Rätsels die, dass eben in diesen Fällen eine nicht einheitliche Datierung vorliegt. In den weitaus einschlägigen Fällen hat der König an dem scheinbar irrtümlich genannten Orte vor der in der Urkunde angegebenen Zeit geweilt. Nehmen wir also an, vor dem König habe in A. am 2. September eine Rechtshandlung stattgefunden. Widrige Umstände hätten aber die sofortige Ausführung der bezüglichen Urkunde verhindert, die erst hätte am 30. Oktober in B. erfolgen können. Dann formulierte der schwachsinnige Schreiber die Datierung, gegeben in A. am 30. Oktober. Natürlich war der König am 30. Oktober nicht in A., sondern, wie sein Itinerar aussagt, in B. Der Widerspruch des Itinerars mit dem Datum ist jedoch nur ein scheinbarer, denn er besteht in der Voraussetzung, dass die Datierung eine einheitliche sein müsse. Man muss mit Ficker und der herrschenden Meinung nur annehmen, dass uneinheitliche Datierung vorliegt und ein Widerspruch ist nicht mehr vorhanden.